bestellt und eingekauft, einfach so drauf losgesaugt. Erstes Bier und zweites Bier, drittes und auch viertes Bier. Wir sitzen hier und trinken Bier. Sitzen hier mit unseren Freunden einfach so und Prost! Der Tag, an dem die Welt zugrunde ging. Das ist ein guter Tag, darauf trinken wir. Feuerschwaden und Höllenqual, das blieb uns ja noch erspart. Tod und all die Scheiße, das haben sie sich ja auch geklemmt. Der Tag, an dem die Welt zugrunde ging, das ist ein guter Tag, darauf trinken wir. Der Horst hat einen Haufen, da suchte er eine Nadel, doch als er sie nicht fand, da wurde er doch sauer und fand den roten Knopf und drückte einmal drauf und dann war Feierabend, jetzt feiern wir den Sauf. Hey! Der Tag, an dem die Welt zugrunde ging, das ist ein guter Tag, darauf trinken wir. Das war ein gutes Gefühl, ich fühlte mich sehr befriedigt, oh ja. Dann stand ich vor Gott und er fragte, hast du Bier mitgebracht? Ich sagte, na klar, und jetzt sitz ich hier und trinke noch ein Bier. Der Tag, an dem die Welt zugrunde ging, das ist ein guter Tag, darauf trinken wir. Yeah. Danke, Horst! Danke! Horst, ich esse einen Keks. Danke, Horst, ich trink auf dich.